29. Kapitel. Innstetten ging im Zimmer hin und her, dann setzte er sich auch. Ich habe sie rufen lassen, weil ich einen Sekundanten brauche. Das ist nicht angenehm, ich weiß. Und nun Ihre Antwort. Sie wissen, Innstetten, ich bin Ihr Freund. Aber ein Duell. Darf ich ganz naiv fragen, muss es sein? Sind wir nicht ein bisschen zu alt für diese Dinge? Verstehen Sie mich nicht falsch. Das ist kein Nein, aber sagen Sie, was ist es? Es ist der Geliebte meiner Frau, der auch mein Freund war, oder fast. Wüllersdorf sah Innstetten an. Das ist nicht möglich. Es ist mehr als möglich, es ist sicher, lesen Sie. Wüllersdorf las ein paar Worte. Die sind dann Ihre Frau? Ja. Und wer hat sie geschrieben? Major Crampas. Also war das, als Sie noch in Kessin waren? Also vor mehr als 6 Jahren? Ja, das ist eine lange Zeit, ich weiß. Innstetten, die Situation ist schrecklich. Ihr Glück ruiniert. Aber wenn Sie den Liebhaber totschießen, machen Sie alles noch schlimmer. Müssen Sie es wirklich tun? Ist es so, dass einer weg muss, er oder Sie? Nein, ich bin unglücklich, bin betrogen, aber ich fühle keinen Hass. Warum nicht? Es sind die Jahre. Das hätte ich nie gedacht. Es ist die Zeit, die vergangen ist. Und zweitens, ich liebe meine Frau. Ich könnte es ihr verzeihen. Ja, wenn es so ist, Innstetten, warum dann die ganze Geschichte? Weil es sein muss. Ich bin nicht allein auf der Welt, bin Teil eines Ganzen. Im Zusammenleben gibt es Regeln. Da kann man nicht machen, was man will. Sonst verlieren die anderen die Achtung vor uns. Und am Ende... Ich weiß doch nicht, Innstetten. Wenn ich sie nicht hätte rufen lassen, ihnen nichts erzählt hätte, dann vielleicht, aber jetzt habe ich einen Mitwisser. In mir ruht alles wie in einem Grabe. Ja, Wüllersdorf, so heißt es immer, aber Sie wissen es. Und wenn Sie mich mit meiner Frau zusammensehen, wenn meine Frau über Moral spricht oder ich im Ministerium nicht zu streng sein will, dann werden Sie lächeln und denken, der arme Innstetten. Habe ich recht? Wüllersdorf war aufgestanden. Es ist furchtbar, dass Sie recht haben, aber Sie haben recht. Wüllersdorf sollte noch am selben Abend nach Kessin reisen und mit Crampas sprechen. Einen Tag später reiste Innstetten und er war früh morgens dort. Wüllersdorf erwartete ihn. Wir haben noch Zeit. Um 7:45 kommt der Wagen. Wir brauchen nicht mehr als 10 Minuten. Und wo? Zwischen den Dünen am Strand. Da sieht man aufs Meer. Innstetten lächelte. Ein Schönheitspunkt, typisch. Als er ihren Namen hörte, brauchte ich nicht mehr viel zu sagen. Er schien resigniert zu sein. Ich denke, er lebt gern, aber am Ende ist ihm das Leben auch wieder egal. Die Kutsche brachte sie an den Ort des Duells. Nach einem kurzen Gespräch der Sekundanten gingen die Duellanten auf ihre Plätze. Sie gingen aufeinander zu und schossen dann auf 10 Metern Distanz. Crampas fiel zu Boden. Der Arzt ging zu Crampas, dann zu Innstetten und sagte, »Crampas will Sie noch sprechen. Er hat keine 3 Minuten Leben mehr.« Innstetten ging zu Crampas. »Wollen Sie...« Das waren seine letzten Worte.